Am 1. Mai, nur ein Tag nach dem Ende der aggressiven gemeinsamen Militärübungen Kirisolf und Adler 17, erschien ein Verband vom berüchtigten strategischen US-Atombomber B-1B im Luftraum von Südkorea und hielt eine Übung für den Abwurf der Atombomben ab, was eine neue unverzeihliche militärische Provokation bedeutet. Der Fliegerverband, der an diesem Tag von der Insel Guam startete, drang heimlich in den Luftraum über dem koreanischen Ostmeer ein, übte sich dort im Verfahren und der Methode der gemeinsamen Operation mit den bereits im koreanischen Ostmeer eingesetzten strategischen Angriffsmitteln einschließlich des atomgetriebenen Flugzeugträgers und des Atom-U-Bootes und führte dann die Übung dazu durch, vom südkoreanischen Luftraum aus die Atombomben auf die wichtigsten Objekte Nordkoreas abzuwerfen.